Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Als der Gesang politisch wurde, eine lange Nacht vom Männergesangverein. Eine Sendung von Martin Erdmann. Der Deutsche Männergesangverein. Für viele ist das eine Einrichtung, die längst aus der Zeit gefallen ist. Die Beschwörung einer Vergangenheit, in der man noch ungebrochen seine Gefühle besingen konnte, sei es beim Anblick des deutschen Waldes oder eines gefüllten Weinkellers. Man singt von Königstreue und von blinkenden Schwertern. Die irdische, aber nicht gottlose Welt wird eingefangen mit zwei Tenor- und zwei Bassstimmen, so schlicht gehalten, dass möglichst viele Männer ohne große Vorkenntnisse mitsingen können. So ist das Klischee. Lange schon ist vergessen, dass der Männergesangverein von Anfang an ein Politikum war und es unter wechselnden Vorzeichen auch blieb, von manchen erwünscht und gefördert, von anderen bekämpft und verboten. Im ersten Kapitel dieser langen Nacht soll es um diese Geschichte gehen. Um die Komponisten, die für Männerchor geschrieben haben, um die Dichter, deren Texte sie vertont haben und darum, was das alles mit der jeweiligen Zeit zu tun hatte. Im zweiten Kapitel geht es um die Gegenwart und sie lernen einen heute existierenden Männergesangverein aus Bochum kennen sowie einen jungen Männerchor aus Berlin, der gegen das Klischee angeht. Die Geschichte des Männergesangvereins beginnt in Berlin. Dort gründete 1809 der Komponist Karl Friedrich Zelter die Berliner Liedertafel. Zelter war ein Mann, der für dieses Metier einen eher ungewöhnlichen Werdegang hinter sich hatte. Er war nämlich, wie sein Vater, Maurermeister und hatte zunächst den väterlichen Betrieb übernommen. Während der französischen Besetzung Berlins war er als Handwerker in ein siebenköpfiges Gremium Berliner Bürger gewählt worden, das der Verwaltung vorstand. Das sogenannte Komitee Administrativ. Als er die Liedertafel gründete, hatte er also bereits Erfahrung mit halbwegs demokratischen Strukturen. Aber seine Unternehmung war durchaus monarchistisch ausgerichtet. Der preußische König, Friedrich Wilhelm III., hielt sich schon 2 Jahre lang nicht mehr in seiner Hauptstadt, sondern in Königsberg auf, wurde aber nach Abzug der Besatzungstruppen wieder zurückerwartet und von der Liedertafel dann auch entsprechend gefeiert. Der Begriff Tafel wurde übrigens in Anspielung auf die Tafelrunde des Königs Artus gewählt und die Mitglieder bildeten zunächst tatsächlich auch eine recht geschlossene Gesellschaft. Darunter waren auch Dichter und Komponisten, die eigens für die Liedertafel schrieben und deren Werke nach bestimmten Regeln aufgeführt und besprochen wurden. In allen guten Stunden erhöht von Lieb und Wein, soll dieses Lied verbunden von uns gesungen sein. Uns hält dir Gott zusammen, die uns hierher gebracht, erneuert unsere Flamme. Ah! Das war eine Komposition von Karl Friedrich Zelter selbst. Bundeslied. Nach der Ballade von Johann Wolfgang Goethe. Mit dem Thomanerchor Leipzig unter Hans-Joachim Rutsch. Zelters Liedertafel war keine Gründung aus dem Nichts heraus, sondern ein Produkt des Übergangs von einer höfischen zu einer bürgerlichen Musikkultur. Die Mitglieder rekrutierten sich aus der weitaus größeren Singakademie, die schon seit 1791 existierte. Hier wurde auch die größer besetzte protestantische Kirchenmusik gepflegt, wobei Bürger ebenso wie Hofmusiker beteiligt waren. Es handelte sich um Kantaten und Oratorien, also Werke, für deren Aufführung man Dutzende von Menschen braucht. Gegenüber dieser Art von Öffentlichkeit war das Lied noch ganz im privaten Bereich angesiedelt. Die Vorstellung, dass ein ausgebildeter Sänger oder eine Sängerin zusammen mit einer weiteren Person an einem Tasteninstrument ein ganzes Programm vor einem zahlenden Publikum darbieten könnte, gab es noch nicht. Dabei wurde das Lied als Kunstform gerade in Berlin sehr gepflegt. Man spricht für das 18. Jahrhundert bis hin zu Zelter sogar von einer Berliner Liederschule. Das oberste Gebot lautete Einfachheit, damals auch häufig mit Natürlichkeit gleichgesetzt. Mit diesen beiden Begriffen schuf man bewusst einen Gegensatz zu der Art von Sologesang, den man in der Oper hören konnte. Kunstvoll, mit Koloraturen verziert, waren Opernarien das genaue Gegenteil von Natürlichkeit. Und außerdem wurden sie normalerweise auf Italienisch gesungen. Diese Vorstellungen von Einfachheit und damit auch allgemeiner Zugänglichkeit im Rahmen der eigenen Sprache blieben für den Männergesang auf lange Zeit bindend. Die Existenz der Berliner Liedertafel sprach sich bald in allen deutschen Landen herum und so wurde sie ein Vorbild für zahllose ähnliche Gründungen. Ihren Ruhm verdankte sie allerdings auch der Unterstützung einer weithin geachteten Persönlichkeit, Goethe. Musiker haben immer wieder beklagt, dass der große Goethe mit den Vertonungen seiner eigenen Gedichte durch die genialen Komponisten Beethoven und Schubert nichts anfangen konnte. Mit dieser Rüge verkennt man aber die Tatsache, dass Beethoven und Schubert selber zunächst innerhalb der Konventionen ihrer Zeit arbeiteten und sich dann aus diesen herausbewegten. Das war nicht jedermanns Sache. Und Goethe war in Fragen der Musik so konservativ wie in vielen anderen Dingen auch, was sich im Briefwechsel zwischen ihm und Zelter oft zeigt. So schreibt etwa Goethe am 30. Oktober 1808 an Zelter, zunächst über seine jüngeren Dichterkollegen. Deswegen bringen mich auch ein Halbdutzend jüngere poetische Talente zur Verzweiflung, die bei außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel machen werden, was mich erfreuen kann. Werner, Oehlenschläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten und treiben's immer fort. Aber alles geht durchaus ins Form- und Charakterlose. Kein Mensch will begreifen, dass die höchste und einzige Operation der Natur und Kunst die Gestaltung sei und in der Gestalt die Spezifikation, damit jedes ein besonderes, bedeutendes werde, sei und bleibe. Haben Sie die Gefälligkeit, lieber Freund, wenn Sie eine Viertelstunde Zeit finden, mir die Verirrungen der musikalischen Jugend mit einigen Zügen zu schildern. Ich möchte Sie mit den Missgriffen der Maler vergleichen, denn man muss sich ein für allemal über diese Dinge beruhigen, das ganze Wesen verfluchen, an die Bildung anderer nicht denken und die kurze Zeit, die einem übrig bleibt, zu eigenen Werken verwenden. Und Zelter antwortet 13 Tage später: Zu jedem Ihrer genannten poetischen Geister könnte ich Ihnen einen musikalischen Gegenmann nennen, um Ihr Urteil zu bestätigen. Mit Bewunderung und Schrecken sieht man Irrlichter und Blutstreifen am Horizonte des Parnasses. Talente von der größten Bedeutung wie Cherubini, Beethoven und mehr entwenden Herkules Keule, um Fliegen zu klatschen. Erst muss man erstaunen und nachher gleich drauf die Achsel zucken über den Aufwand von Talent, Lappalien wichtig und hohe Mittel gemein zu machen. Ja, ich möchte verzweifeln, wenn mir einfällt, dass die neue Musik verloren gehen muss, wenn eine Kunst aus der Musik werden soll. Der Fairness halber sollte man hinzufügen, dass sich Zelter später über Cherubini und auch über Beethoven manchmal durchaus positiv geäußert hat. Franz Schubert schrieb seine frühesten Kompositionen für mehrstimmigen Männergesang bereits als Schüler. Die Zeltersche Liedertafel existierte damals zwar schon ein paar Jahre, aber das dürfte Schubert nicht bekannt gewesen sein. Ein wichtiges Vorbild war für ihn Michael Haydn, der jüngere Bruder des weitaus bekannteren Joseph. Michael Haydns Musik war für den privaten Gebrauch geschrieben, für kleine Gruppen von Freunden, die Spaß am gemeinsamen Singen hatten. Völlig informell und ohne sich über eine Satzung Gedanken zu machen. Hier schließt Schubert an, zum Beispiel mit einer kleinen Kantate zum Geburtstag seines Vaters oder mit Terzetten und Quartetten für seine Mitschüler. Mit diesen hielt er auch noch Kontakt, als er nicht mehr im Konvikt, eine Art Internat, war und folglich auch nicht mehr sonntags nachmittags zur Messe gehen musste. Ein Freund beschrieb diese Situation später so: War nun Schubert bei uns, so sperrten wir ihn während dieser Zwischenzeit in der Kamerate ein, gaben ihm ein paar Flecken Notenpapier und irgendeinen Band Gedichte, der eben bei der Hand war, damit er sich einstweilen die Zeit vertreibe. Wenn wir aus der Kirche zurückkamen, war gewöhnlich etwas fertig, das er mir auch gerne überließ. Ein paar Mal war offensichtlich ein Band Gedichte von Friedrich Schiller bei der Hand, denn Schubert vertonte mehrmals einige Strophen aus dessen Werken. So entstanden zum Beispiel 1813 gleich drei Stücke nach Strophen aus Schillers Gedicht Elysium, das mit der Zeile beginnt: Vorüber die stöhnende Klage. Hier gesungen von den Sinfonikern. Jegliches Ach, Elysiums Leben, ewige Wonne, ewiges Schweben, durch lachende Fluren ein flötender Bach, durch lachende Fluren ein flötender Bach. Bei einer solchen Entstehungsgeschichte, wie der eben geschilderten, ist es klar, dass Schuberts früheste Kompositionen für mehrstimmigen Männergesang durchweg noch nicht für einen Chor, sondern für Solostimmen geschrieben waren. Und auch nicht unbedingt für Profis. Zudem verschwanden manche Manuskripte, die er seinen Mitschülern gerne überließ, auf diese Weise in irgendeinem Privatbesitz. Aber insgesamt sind ungefähr 100 Werke für Männergesang erhalten, manche mit Begleitung eines Klaviers oder sogar eines Orchesters. Nur relativ wenige davon wurden zu seinen Lebzeiten bis 1828 gedruckt. Jedoch wurden sowohl die Noten als auch die Aufführungen in der Wiener Presse besprochen, und zwar insgesamt sehr positiv. Diese Entwicklung verdankte sich vielen privaten Initiativen, da die Hausmusik in adligen und bürgerlichen Kreisen sehr gepflegt wurde. In dem Maße, in dem ihre Veranstaltungen einen öffentlichen Charakter annahmen, professionalisierten sich auch die Aufführungen. Dementsprechend konnte wiederum Schubert seine Ansprüche an die Interpreten allmählich höher schrauben. Dass Wien damals seinen bis heute anhaltenden Ruf als Stadt, gerne auch Weltstadt der Musik, begründete, hängt nicht nur mit dem zusammen, was heute meist als Hochkultur bezeichnet wird, sondern auch mit einer speziellen Form von Unterhaltungskultur, zu der etwa die zahlreichen Bälle, auch Maskenbälle, sowie etwas später die Vorläufer der Wiener Operette gehörten. Außerdem gab es eine Fülle von Benefizkonzerten, für die auch Schubert schrieb. All dies wurde vom Staat mitgetragen oder wohlwollend gesehen, solange das Bedürfnis nach solchen kulturellen Vergnügungen entsprechend kanalisiert werden konnte. Denn eines durfte nicht passieren, dass der Staat die Kontrolle über seine Untertanen verlor. Entwicklungen wie in Preußen mit der Entstehung der Männergesangvereine oder auch der Turnvereine waren im Österreich des Kaiser Franz unerwünscht. Seinem Staatskanzler Clemens Fürst von Metternich wird in diesem Zusammenhang gerne das Wort von der deutschen Pest zugeschrieben. Der erste Männergesangverein in Wien konnte erst 1843 gegründet werden. Kanalisiert wurde aber nicht nur das Bedürfnis nach Tanzvergnügen, sondern auch das Verlangen nach Lektüre. Zensur war in den deutschsprachigen Ländern üblich, in Österreich wurde sie aber besonders restriktiv gehandhabt. Schubert musste alle seine Kompositionen mit Text dem Revisionsamt vorlegen, bevor sie im Druck erscheinen konnten. Bei der Einschätzung dieses Phänomens kommt man allerdings nicht sehr weit, wenn man die aus heutiger Sicht selbstverständliche Forderung nach Abschaffung der Zensur, wie sie etwa von Heinrich Heine bekannt ist, zum alleinigen Maßstab nimmt. Dies würde den Blick auf viele Grautöne verstellen. Ein Männergesangsquartett von Schubert, das 1821 in einem Konzert der Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen aufgeführt wurde, hieß »Das Dörfchen«. Es wurde für Schuberts Verhältnisse ziemlich häufig wieder aufgeführt. Lag das neben der elaborierten Musik an der biederen Idylle, die Gottfried August Bürger hier vorführt, oder lag es an den erotischen Eskapaden, deren ausgedehnte Schilderungen Schubert komplett gestrichen hatte, die aber jeder Kundige in einer Ausgabe von Bürgers Gedichten nachlesen konnte? Ich rühme nie mein Dörfchen hier, ich rühme nie mein Dörfchen hier, denn schönere Augen als rings um mir, die Blicke schauen. Schmerzen, Blasen, Perlen, Das Dörfchen von Franz Schubert nach Gottfried August Bürger wurde wieder gesungen von den Sinfonikern. Am Hammerklavier war Berno Scharpf. Wenn man sich mit der Geschichte des Deutschen Männergesangvereins beschäftigt, kommt man an einem Komponisten auf keinem Fall vorbei: Friedrich Silcher. Dieser Name dürfte vielen, die sich nicht für Chormusik interessieren, eher unbekannt sein. Aber auch wer schon einmal einen Liedsatz von ihm gehört hat, weiß diesen vielleicht nicht mit einem Namen zu verbinden. Denn Silchers Kompositionen trafen häufig den damals sogenannten Volkston so klar und eindeutig, dass sie unglaublich populär wurden. Damit setzte dieselbe Entwicklung ein, die auch manche Gedichte von Eichendorff durchgemacht haben. Irgendwann hielt man sie tatsächlich für Volkslieder. Friedrich Silcher schrieb bzw. bearbeitete hunderte von Liedern für gemischten Chor, für Männerchor oder Männergesangsquartett, für solistischen Gesang mit oder ohne Klavier oder auch Gitarre. Er schrieb Kinderlieder und sogar Lieder für Turner und Lieder für deutsche Wehrmänner. Silcher stammte aus dem württembergischen Ort Schneid, der heute zu Weinstadt gehört. 1789 geboren, war er zunächst Lehrer, bevor er sich zum Komponisten ausbilden ließ, und seine Werke dienten der musikalischen Volksbildung im Sinne des Reformpädagogen Heinrich Pestalozzi. Ab 1817 konnte er diese Ideen auch in institutionellem Rahmen verfolgen, dank verschiedener Ämter an der Tübinger Universität und dem dortigen Stift. Eine typische Silcher-Bearbeitung ist Untreue mit der Anfangszeile »In einem kühlen Grunde«. Der Text ist von Joseph von Eichendorff, bekannt als »Das zerbrochene Ringlein«. Die Melodie stammt von einem weithin unbekannten Mann namens Friedrich Glück. Es sind Bearbeitungen wie diese, die Eichendorffs Gedichte populär machten, und der Dichter selbst empfand es als eine Ehre, dass viele dieses Lied für ein Volkslied hielten. Es singt der WDR-Rundfunkchor, die Leitung hat Christian Rohrbach. In einem kühlen Grunde lag ich ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnt hat. Mein Liebchen ist verschwunden, Bevor wir auf das Thema Eichendorff etwas näher eingehen, bleiben wir noch bei Silcher, und zwar als Bearbeiter von Schubert. Schubert war am Ende seines kurzen Lebens ein Komponist, den man in Wien und anderswo in Österreich kannte. In einem weiteren Umkreis mussten allerdings erst Komponistenkollegen auf ihn aufmerksam machen. Wie etwa Robert Schumann, der das Manuskript der C-Dur-Sinfonie entdeckte. Oder Franz Liszt, der Schubert-Lieder für Klavier solo transkribierte. Friedrich Silcher trug auf seine Weise zur Verbreitung, ja zur Popularisierung Schuberts bei. Er fügte nämlich den originalen Männerchören von Schubert noch einige hinzu, indem er dessen Klavierlieder für Männergesang bearbeitete. Am berühmtesten wurde »Am Brunnen vor dem Tore« nach Schuberts Lied »Der Lindenbaum«. Wie Silcher hier mit Schuberts Original verfährt, lässt sich ziemlich einfach demonstrieren. Hören Sie erst das Klavierlied von Schubert, dann die Bearbeitung von Silcher. Zunächst aber das Gedicht selber. Es stammt von Wilhelm Müller. Der Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Ich musste auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu, komm her zu mir, Geselle, hier findst du deine Ruh. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Am Brunnen Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopf, ich wendete mich nicht. Der Lindenbaum von Franz Schubert, gesungen von Christoph Précadien, mit Andreas Steyer am Hammerklavier und dann Am Brunnen vor dem Tore von Friedrich Silcher mit dem Männerchor des Rundfunkchores Leipzig unter Leitung von Jörg Peter Weigle. Im Druck erschien Silchers Bearbeitung mit der Anmerkung zu einer Volksmelodie umgebildet. Wer also in der Schule gelernt hat, ein Volkslied sei ein Produkt begabter Menschen aus dem Volke, deren Namen aber nicht bekannt seien, sieht sich hier mit einem ganz anderen Verständnis von Volkslied konfrontiert. Nach den Kriterien von Einfachheit und Natürlichkeit wird ein Kunstwerk, das ursprünglich nach anderen Kriterien konzipiert wurde, in hohem Maße verändert. Dabei gehen Beziehungen innerhalb der Musik ebenso verloren wie die zwischen Musik und Text, die das romantische Kunstlied überhaupt ausmachen. Ein Dichter, der, wie gesagt, gerade durch Vertonungen besonders bekannt wurde, war Josef Freiherr von Eichendorff. 1788 in der Nähe des schlesischen Ratibor, heute polnisch Radziebusz, geboren, begann er mit ersten Veröffentlichungen während seines Jurastudiums. Dieses Studium führte ihn nach Halle, Heidelberg und schließlich nach Wien. Und er lernte in dieser Zeit unter anderem Achim von Arnim und Clemens Brentano kennen, die Herausgeber der Gedichtsammlung des Knaben Wunderhorn. Diesen Titel zitiert Eichendorff mehrmals ironisch in seinen Prosawerken. Seine eigenen Gedichte, vor allem diejenigen, die schnell bekannt wurden, fand man zunächst gar nicht in Gedichtsammlungen, sondern in seinen frühen Romanen und Erzählungen. Denn anders als in der realistischen Erzählweise späterer Zeiten, öffnen die Figuren in romantischen Romanen ihren Mund nicht nur zum Sprechen, sondern gerne auch zum Singen. Eichendorff war fast 50, als er zum ersten Mal einen Band nur mit eigener Lyrik herausgab. Das war 1837. Darin enthalten ist auch das Gedicht »Der frohe Wandersmann«, das der Dichter aus seiner Erzählung »Aus dem Leben eines Taugenichts« herauslöste. Felix Mendelssohn Bartholdys Vertonung erschien erst 1849, 2 Jahre nach dessen Tod. Wem Gott gerechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Ihm will er seine Wunder weisen, ihm will er seine Wunder weisen. In Berg und Wald, in Berg und Wald, in Berg und Wald und Strom und Feld. Ihm will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen spüren hoch vor Lust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen? Aus voller Kehl, aus voller Kehl, aus voller Kehl und frischer Brust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen? Aus voller Kehl und frischer Brust. Den lieben Gott lass ich nur walten. Ihr Bächlein, Märchen, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten. Und Erd und Himmel will erhalten. Am Tauch mein Zahn. Der frohe Wandersmann von Mendelssohn mit dem Rundfunkchor Leipzig unter Horst Neumann. Eine andere vielgesungene Eichendorff-Vertonung desselben Komponisten ist Der Jägerabschied. Das Gedicht ist ein exponiertes Beispiel für die Metapher vom Wald, die Eichendorff häufig gebraucht. Der Jägerabschied. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, solang noch mein Stimm erschallt. Lebe wohl, du schöner Wald. Tief die Welt verworren schallt, oben einsam Rehe grasen, und wir ziehen fort und blasen, dass es tausendfach verhallt. Lebe wohl, Lebe wohl, du schöner Wald. Banner, der so kühle Wald, unter deinen grünen Wogen hast du treu uns auferzogen. Frommer Sagen Aufenthalt, lebe wohl, du schöner Wald. Was wir still gelobt im Wald, wollen's draußen ehrlich halten. Ewig bleiben treu die Alten, Deutsch Panier, das rauschend Wald, lebe wohl, schirm dich Gott, du schöner Wald. Der Wald ist hier zweifellos eine Welt für sich, hoch da droben, während die Welt, in die man sich nun begibt, tief liegt und verworren schallt. Darüber hinaus ist aber der Wald ein Symbol von Gemeinsamkeit und Stärke. Dass diese Geborgenheit verloren zu gehen droht, verknüpft Eichendorff 1810 mit der Situation in Deutschland, wo sich die alten Verhältnisse, aus denen die frommen Sagen kommen, auflösen. Mendelssohn folgt 30 Jahre später dieser Haltung nicht vollständig. Die dritte Strophe, eben die mit der Zeile »Frommer Sagen« Aufenthalt, lässt er weg. Und dass es ein deutscher Wald ist, um den es hier geht, erfahren wir erst ganz zum Schluss. So lang auf mein Schild mehr schaut. Der Jäger Abschied von Mendelssohn nach Eichendorff, hier in der Version mit vier Hörnern, gespielt vom Westfälischen Hornquartett. Ulrich Jung leitete den MGV Einigkeit 1880 in Bochum-Marmelshagen. Auf diesen Männergesangverein werde ich gegen Ende dieser langen Nacht noch zurückkommen. Eichendorffs Sehnsucht nach dem Wald ist auch autobiografisch begründet, denn die Ländereien, in denen er aufwuchs, musste seine Familie verkaufen. Dass dieses Lied aber über Jahrzehnte zum Standardstück von Männergesangvereinen wurde, zeigt, dass es als Gegenentwurf zur verspäteten Industrialisierung in Deutschland taugte. Robert Musil hat über 100 Jahre nach Entstehung des Gedichts in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften ironisch auf diese Position Bezug genommen. So war es einmal bei einer Ausfahrt über Land vorgekommen, dass der Wagen an entzückenden Tälern vorbeirollte, zwischen denen von dunklen Fichtenwäldern bedeckte Berghänge nahe an die Straße herantraten und die Otima mit den Versen »Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben« darauf hindeutete. Sie zitierte diese Verse selbstverständlich als Gedicht, ohne den dazugehörigen Gesang auch nur anzudeuten, denn das wäre ihr verbraucht und nichtssagend erschienen. Aber Ulrich erwiderte, »Die niederösterreichische Bodenbank? Das wissen Sie nicht, Cousine, dass alle Wälder hier der Bodenbank gehören und der Meister, den Sie loben wollen, ist ein bei ihr angestellter Forstmeister. Die Natur hier ist ein planmäßiges Produkt der Forstindustrie, ein reihenweise gesetzter Speicher der Zellulosefabrikation, was man ihr auch ohne weiteres ansehen kann.« In Süßen. Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr, die Nachrichten. Die CDU schließt heute ihren Bundesparteitag in Stuttgart mit Abstimmungen über eine Reihe sachpolitischer Themen ab. Den Delegierten liegt ein Antrag zur Einführung einer Zuckersteuer vor. Fast 50 Verbände, darunter Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutsche Krebshilfe und Deutsches Kinderhilfswerk, hatten die Delegierten diese Woche in einem offenen Brief zur Zustimmung aufgerufen. Die alarmierende Entwicklung bei ernährungsbedingten Erkrankungen und die dadurch rasant steigenden gesellschaftlichen Folgekosten erforderten entschlossenes Handeln, hieß es. Außerdem sollen die Delegierten über stärkere Regulierung sozialer Medien befinden, über ein Ende telefonischer Krankschreibungen und über eine Rücknahme der Cannabis-Legalisierung. Gestern Abend hatte der Parteitag einen Leitantrag zur Beschleunigung des Wohnungsbaus angenommen. Demnach soll bereits nach 3 Monaten nach Einreichung aller Unterlagen die Entscheidung über eine Baugenehmigung vorliegen. Zuvor war Bundeskanzler Merz als Vorsitzender der CDU bestätigt worden. Er bekam mit 91,2% der Delegiertenstimmen gut 1,5 Prozentpunkte mehr als vor 2 Jahren. Auch Generalsekretär Linnemann wurde bestätigt. Nach der Zollentscheidung des Obersten Gerichtshofs will US-Präsident Trump neue Abgaben auf einer anderen gesetzlichen Grundlage verhängen. Er werde ein Dekret unterzeichnen, um einen weltweiten Zoll in Höhe von 10% zu verhängen, kündigte er in Washington an. Trump meinte, die Entscheidung der obersten Richter sei zutiefst enttäuschend. Er schäme sich für bestimmte Mitglieder des Gerichtshofes. Vizepräsident Vance warf dem Supreme Court, Zitat, Gesetzlosigkeit vor. Die Richter hatten mit einer Mehrheit von 6-3 Stimmen entschieden, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten habe. Die Verfassung der USA gewährt in der Regel dem Kongress die Befugnis, Steuern und Zölle zu erheben, nicht dem Präsidenten. Am obersten Gerichtshof der USA gelten 6 der 9 Richter als konservativ. Allein 3 wurden in Trumps erster Amtszeit auf dessen Vorschlag hin ernannt. 2 davon stimmten gegen die Zölle. Im Streit um ausbleibende Öllieferungen hat Ungarn mit einem Veto gegen ein milliardenschweres EU-Darlehen für die Ukraine gedroht. Solange die Ukraine den Öltransit über die Druzhba-Pipeline verhindere, werde Ungarn die Auszahlung der EU-Mittel in Höhe von 90 Milliarden Euro blockieren, erklärte Ministerpräsident Orbán auf Facebook. Sein Land lasse sich nicht herumschubsen. Seit Ende Januar fließt kein russisches Erdöl mehr durch die Druzhba-Pipeline, die durch die Ukraine führt. Nach Angaben aus Kiew wurde die Pipeline durch russische Angriffe beschädigt. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Regierung hingegen, eine Wiederaufnahme der Lieferungen bewusst zu unterlassen. Beide Länder sind von russischem Öl weitgehend abhängig. Im Nordwesten Nigerias sind bei einem Überfall auf ein Dorf mindestens 50 Menschen getötet worden. Zudem seien mehrere Frauen und Kinder verschleppt worden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen lokalen Politiker. Die bewaffneten Angreifer hätten das Dorf angegriffen, Gebäude niedergebrannt und auf fliehende Bewohner geschossen. Im Nordwesten Nigerias kommt es seit Jahren immer wieder zu tödlichen Angriffen, bei denen Dörfer geplündert und Bewohner entführt werden, um Lösegeld zu erpressen. Als Ursachen für die Gewalt gelten unter anderem Konflikte zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Hirten um Land und Wasser sowie eine hohe Arbeitslosigkeit. In Österreich sind durch mehrere Lawinenabgänge 4 Skifahrer ums Leben gekommen. Im Tiroler Skigebiet Nauders wurde ein 42-jähriger Deutscher abseits der Piste von einer Lawine erfasst und getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Sein 16-jähriger Sohn sei schwer verletzt worden. 3 weitere Skifahrer verunglückten im St. Anton am Arlberg. In Tirol waren zuletzt bis zu 40 cm Neuschnee gefallen. Allein gestern zählten die Behörden mehr als 30 Lawineneinsätze in dem Gebiet. Das Wetter. Nachts verbreitet Niederschläge. Teils Schnee, teils als gefrierender Regen. Glättegefahr vor allem im Nordosten, Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Tagsüber vom Nordwesten bis zur Mitte aufgelockert bewölkt, sonst überwiegend bedeckt mit Regen 3 bis 13 Grad. Am morgigen Sonntag zeitweise Regen, im Süden meist trocken, 5 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Als der Gesang politisch wurde, eine lange Nacht vom Männergesangverein, eine Sendung von Martin Erdmann. Der vierstimmige Männergesang a cappella, so wie er sich bei Zelter, dem frühen Schubert und bei Silche ausgeprägt hatte, kam um die Mitte des 19. Jahrhunderts an eine Grenze. Musikalisch gab es einen gewissen Leerlauf, der viele Komponisten dazu brachte, die musikalischen Mittel zu erweitern. Dem Männerchor wurde ein Orchester hinzugefügt oder ihm wurden Gesangssolisten gegenübergestellt oder er ging im gemischten Chor auf. Damit hatte man sich allerdings von den ursprünglichen Absichten des Männergesangvereins, Musik, Geselligkeit und gegebenenfalls auch politische Debatten miteinander zu verbinden, ziemlich weit entfernt. Gleichzeitig verschwand die politische Doppelbödigkeit der Lyrik. In der Dichtung der Restaurationszeit nach dem Wiener Kongress kann man davon ausgehen, dass bestimmte Wörter, je nach literarischem und biografischem Kontext, als politische Metaphern gebraucht werden. Das betrifft vor allem Naturphänomene wie Tageszeiten, etwa die Dämmerung mit ihrem Zwielicht, unterschiedliche Gegenden wie den Wald, von dem gleich noch die Rede sein wird, und die Jahreszeiten. Prominentes Beispiel ist Schuberts Zyklus »Die Winterreise«, den er komponierte, obwohl die zugrunde liegenden Gedichte in Wien verboten waren. Der Verleger Friedrich Arnold Brockhaus galt als zu liberal. Wie weit sich eine solche Doppelbödigkeit den einzelnen Mitgliedern eines Männergesangvereins mitgeteilt haben mag, kann man natürlich nicht wissen. Aber die Verbreitung eines Werkes wie der Silcher Bearbeitung des Lindenbaums, der ja aus der Winterreise stammt, war da sicher nicht förderlich. Ein Dichter, der für solche Subtilitäten jedenfalls nicht bekannt wurde, war Theodor Körner. Er wurde 1791 in eine angesehene Dresdner Familie geboren, in der viel gezeichnet, musiziert und geschrieben wurde. Sein Vater, der Jurist Christian Gottfried Körner, ist in der Literaturgeschichte als enger Vertrauter Friedrich Schillers bekannt geworden. Theodor zeigte schon während seines Studiums in Leipzig, Geschichte und Philosophie, einen ausgeprägten Hang zu aggressivem Verhalten, vor allem im Rahmen des burschenschaftlichen Studentenlebens. Er wechselte nach Berlin, wo auch er übrigens Mitglied der Singakademie war, ging aber nach kurzer Zeit weiter nach Wien, wo er das Studium endgültig abbrach, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Einen ersten Lyrikband hatte er schon 1810 veröffentlicht. Nun kamen Theaterstücke dazu, die so viel Anklang fanden, dass er mit 21 Jahren zum Hoftheaterdichter aufstieg. Mit anderen Worten, er wurde Hausdichter am Wiener Burgtheater, das 1813 noch im Komplex der Hofburg lag. Und dann passierte das, was man heute in anderen, aber gut vergleichbaren Zusammenhängen als Radikalisierung bezeichnet. Der begabte und erfolgreiche Autor, frisch mit einer Schauspielerin verlobt, kündigt seine Stellung bereits nach wenigen Wochen und zieht freiwillig in den Krieg. Er meldet sich beim Lützowschen Freikorps und schreibt in schneller Folge Gedichte, die innerhalb der deutschsprachigen Literatur einen Extrempunkt von übersteigertem Nationalismus darstellen. Mit seinem Hass auf die Franzosen und der religiösen Überhöhung der Themen Krieg und Vaterland stand er in seiner Zeit natürlich nicht alleine. Aber Körners Mythos dürfte einzigartig gewesen sein. Denn nur 5 Monate nach seinem Eintritt ins Freikorps wurde er bei einem Gefecht in der Nähe von Schwerin erschossen. Die späten Gedichte wurden 1814, im Jahr nach seinem Tod, von seinem Vater unter dem Titel »Leier und Schwert« herausgegeben. Es wurde sein erfolgreichstes. Für einen großen Teil der Leserschaft hatte sich ein dichterisches Werk nicht im Leben, sondern im Tod vollendet. Karl Maria von Weber vertonte 11 Gedichte aus »Leier und Schwert«, unter anderem »Lützows wilde Jagd«. Das Gänzer vom Walde im Sonnenschein, es zieht sich herunter im düsteren Mit herzige Reiter schlagen die Schlacht, und der Funke der Freiheit ist glühend erwacht und lodert in blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt, das ist Lützows wilde vergebene Jagd. Die wilde Jagd und die deutsche Jagd auf Henkers Blut und Tyrannen. Drum die ihr uns liebt, nicht der Wein und der Klag, das Land ist ja frei und der Morgentag, wenn wir's auch nur sterbend gewannen. Und von Enkeln zu Enkeln sei's nachgesagt, das war der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode mit Lützows Wilde Jagd von Theodor Körner und Karl-Maria von Weber. Das Lützowsche Freikorps bildete sich 1813 im Rahmen der allgemeinen Mobilmachung gegen die französische Besetzung von Teilen Preußens. Wie der Name schon sagt, war es ein Verband von Freiwilligen und stand unter der Befehlsgewalt des Majors Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow, daher der Name. Nicht nur dieses Freikorps, sondern bis heute auch vieler deutscher Straßen. Die militärische Bedeutung des Lützowschen Freikorps wird allgemein als vernachlässigbar beurteilt. Die Strahlkraft seines Namens aber reichte bis weit ins 20. Jahrhundert. Denn es meldeten sich, ganz wie später im Ersten Weltkrieg, viele bekannte Namen aus dem deutschen Geistesleben, darunter übrigens auch Eichendorff. In Literatur und Musik wurde das Lützowsche Freikorps zu einem mythischen Fixpunkt für den deutschen Nationalismus. Körners letzte Gedichte entstanden, wie gesagt, während seiner Zeit beim Freikorps und sein angeblich allerletztes wurde, laut dem posthumen Erstdruck, wenig Stunden vor dem Tode des Verfassers gedichtet. Es heißt Schwertlied und hat die Form eines Dialogs zwischen einem Soldaten und seinem Schwert. Mit dem Soldaten dürfen wir hier sicherlich den Dichter selber identifizieren. In der Vertonung durch Karl-Maria von Weber geht der Dialogcharakter ein bisschen verloren, weil der Komponist strikt am Strophenprinzip festhält. Dabei betrachtet der Soldat sein Schwert als seine Braut, so dass sich eigentlich ein männlich-weiblicher Dialog ergibt. Dieser ist voll von sexuellen Metaphern und Anspielungen, die allerdings nicht immer genau durchgehalten werden. Dieses Gedicht dürfte für viele Ohren heute eine Zumutung sein. Aber es lässt ermessen, wie viel sexualisierte Gewalt in Versform damals zum Hurra-Patriotismus gehörte. Schwertlied. Du, Schwert an meiner Linken, was soll dein heitres Blinken? Schaust mich so freundlich an, hab meine Freude dran, hurra! Mich trägt ein wackrer Reiter, drum blink ich auch so heiter, bin freien Mannes Wehr, das freut dem Schwerte sehr. Hurra! Ja, gutes Schwert, frei bin ich und liebe dich herzinnig, als wärst du mir getraut, als eine liebe Braut, hurra! Dir hab ich's ja ergeben, mein lichtes Eisenleben, ach, wären wir getraut, wann holst du deine Braut? Hurra! Zur Brautnachtsmorgenröte ruft festlich die Trompete. Wenn die Kanonen schreien, hol ich das Liebchen ein. Hurra! O seliges Umfangen, ich harre mit Verlangen. Du Bräutgam, hole mich, mein Kränzchen bleibt für dich. Hurra! Was klirrst du in der Scheide, du helle Eisenfreude? So wild, so schlachtenfroh. Mein Schwert, was klirrst du so? Hurra! Wohl klirr ich in der Scheide. Ich sehne mich zum Streite recht wild und schlachtenfroh. Drum, Reiter, klirr ich so. Hurra! Bleib doch im engen Stübchen. Was willst du hier, mein Liebchen? Bleib still im Kämmerlein. Bleib, bald hol ich dich ein. Hurra! Lass mich nicht lange warten, o schöner Liebesgarten, voll Röslein blutig rot und aufgeblühtem Tod. Hurra! So komm denn aus der Scheide, du Reiters Augenweide. Heraus, mein Schwert, heraus, führ dich ins Vaterhaus. Hurra! Ach, herrlich ist's im Freien, im rüsken Hochzeitsreihen. Wie glänzt im Sonnenstrahl so bräutlich hell der Stahl. Hurra! Wohlauf, ihr kecken Streiter, wohlauf, ihr deutschen Reiter! Wird euch das Herz nicht warm? Nehmt Liebchen in den Arm, hurra! Erst tat es an der Linken nur ganz verstohlen blinken, doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut, hurra! Drum drückt den liebeheißen bräutlichen Mund von Eisen an eure Lippen fest. Fluch, wer die Braut verlässt, hurra! Nun lasst das Liebchen singen, das helle Funken springen, der Hochzeitsmorgen graut, hurra, du Eisenbraut, hurra! Du Schwert an meiner Linken, was soll dein heitres Blinken? Schaust mich so freundlich an, hab meine Freude dran, hurra, hurra! Mich trägt ein wackrer Reiter, drum blink ich auch so heiter. Bin freie Mannes Heer, das zeigt dem Schwertes Heer, hurra, hurra, hurra! Ja, gutes Schwert, frei bin ich und liebe dich herzlich. Alles wirst du mir getraut, als deine Liebe braucht. Hurra, hurra, hurra! Dir hab ich's ja ergeben, mein lichtes Eisenleben. Ach, werden wir getraut, wann holst du deine Braut? Hurra, hurra, hurra! Was wirst du in der Scheide, du helle Eisenfreude? So wild zu Schachtel froh, mein Schwert, was wirst du so? Hurra, hurra, hurra! Wo klirr ich in der Scheide, ich sehne mich zum Streit. Recht wild und schachtel froh, drum Reiter klirr ich so. Hurra, hurra, hurra! So komm denn aus der Scheide, du Reiters Augenweide. Heraus, mein Schwert, heraus, führ dich ins Vaterhaus. Hurra, hurra, hurra! Wohlauf, ihr kecken Streiter, wohl auf ihr deutschen Reiter. Fühlt euch das Herz nicht warm, nehmt's Liebchen in den Arm. Hurra, hurra, hurra! Jetzt hat es an der Linken nur ganz verschoren Doch an die Rechte traut Gott, sichtbarlich die Braut. Hurra, hurra, hurra! Drum drückt den liebeheißen, bräutlichen Mund von Eisen. An meine Lippen fest, Fluch, wer die Braut verlässt. Hurra, hurra, hurra! Nun lasst das Liedchen singen, das helle Funken springen. Dir am Hochzeitsmorgen graut, hurra, du Eisenbraut, hurra, hurra, hurra! Karl Maria von Webers Schwertlied nach Theodor Körner mit dem Männerchor der Solistenvereinigung des Berliner Rundfunks. Auf eine ganz andere Art als Körner hat Ludwig Uhland politische Bedeutung bekommen. 1787 in Tübingen geboren, wurde er, wieder ein Jahr jüngerer Eichendorff, Jurist. Da er aber aus einem ganz anderen deutschen Land stammte als dieser, gestaltete sich auch seine juristische Ausbildung anders. Das Königreich Württemberg gehörte zum Rheinbund, wo man französisches Recht angenommen hatte, und so studierte er 2 Jahre in Paris, wo er sich auch in altfranzösische Literatur vertiefte. Sein erster Gedichtband erschien 1815. Er machte Uhland zu einem der beliebtesten deutschen Dichter im 19. Jahrhundert, allerdings mit einer zeitlichen Verzögerung von über 15 Jahren. Der Autor war unterdessen in die Politik gegangen und prägte das parlamentarische Leben mit, zunächst im Württembergischen Landtag in Stuttgart, später in der Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche. Seine politischen Auffassungen waren im Großen und Ganzen liberal und fortschrittlich, wie man in verschiedenen ausformulierten Reden nachlesen kann. Für die Teilnahme an hitzigen Debatten war er dagegen wohl zu schüchtern. Während der mehr als 30 Jahre seiner politischen Tätigkeit kam seine poetische Produktion zum Erliegen. Allerdings widmete er sich gleichzeitig ausführlich der Erforschung der älteren deutschen Literatur, auch als Professor an der Universität in Tübingen. Uhlands Gedichte wurden häufig vertont. Allerdings ist der Anteil der A cappella-Männerchöre daran eher gering. Seine intimeren Verse, wie das berühmte Frühlingsglaube, mit der Anfangszeile »Die Lindenlüfte sind erwacht«, eignen sich eher für Klavierlieder, während die komplexen Balladen zur Erweiterung ins Orchestrale reizten, etwa Robert Schumann in »Das Glück von Edenhall«. Das folgende Gedicht dürfte jedoch als Text weniger bekannt sein als die Melodie, die dazu erfunden wurde. Der gute Kamerad. Ich hatt einen Kameraden, einen bessern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite in gleichem Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen. Gilt's mir oder gilt es dir? Ihn hat es weggerissen. Er liegt mir vor den Füßen, als wär's ein Stück von mir. Will mir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad, kann dir die Hand nicht geben. Bleib du im ew'gen Leben, mein guter Kamerad. Es war wieder einmal Friedrich Silcher, der dieses Gedicht in Musik umsetzte, die sich bis heute gehalten hat. Instrumentalversionen werden zu gegebenen Anlässen auch von der Deutschen Bundeswehr gespielt. Hier hören Sie wieder den Rundfunk-Jugendchor Wernigerode. Die Beispiele Theodor Körner und Ludwig Uhland zeigen, aus welch unterschiedlichen Quellen sich die immer wieder angeprangerte Deutschtümelei des Männergesangvereins speiste. Man braucht nur die Haltung der beiden Dichter zu Frankreich miteinander zu vergleichen. Die körnersche Franzosenfresserei aus seiner Gedichtsammlung Leier und Schwert steht gegen Uhlands Forschungen, die ihn als einen der ersten deutschen Romanisten ausweisen. Uhlands Gedicht »Saatengrün« hat Franz Liszt für Männerchor gesetzt. Am Beispiel Liszt kann man übrigens besonders gut zeigen, dass Komponisten damals häufig genug nicht auf stramm nationale Haltungen festgelegt waren. Die großen Erfolge, die Weber oder Mendelssohn in England beschieden waren, könnte man sonst kaum erklären. Aber speziell Liszt erscheint in dieser Hinsicht ein bisschen wie ein Nachfahre einer gesamteuropäischen Musikkultur vor Erfindung der Nationalstaaten. Das war ein Panorama gewesen, in dem es sich zum Beispiel der alte Christoph Willibald Gluck leisten konnte, Bühnenmusik ausgerechnet zu Klopstocks Drama Hermanns Schlacht zu entwerfen, obwohl er selbst inzwischen nur noch gebrochen Deutsch sprach. Das nahm ihm offensichtlich niemand übel, jedenfalls nicht der Dichter. 1850 oder gar 1870-71 kann man sich eine solche Situation freilich nicht mehr vorstellen. Hier kommt das Saatengrün von Franz Liszt nach Ludwig Uhland mit dem St. Ephraim Male Choir aus Budapest. Es dirigiert Tomáš Bubno. Felix Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann waren fast gleich alt. Der erste 1809, der zweite 1810 geboren. Aber innerhalb der Entwicklung der Musik für Männerchor lassen sich doch Unterschiede zwischen den beiden erkennen. Mendelssohns Werke gehören eindeutig in die Phase des Aufbaus und der Verbreitung der Männergesangvereine. Ihre eher leichte und zugängliche Schreibweise korrespondiert mit ihrer breiten und langanhaltenden Wirkung. Nicht, dass Schumann ein solcher Ansatz fremd gewesen wäre. Aber von manchen künstlerischen Mitteln, die im Männerchor üblich geworden waren, fühlte er sich irgendwann angeödet. Auch deshalb experimentierte er mit neuen musikalischen Gattungen, in denen ein pädagogischer Ansatz teilweise zu bemerken war, die aber von der Schlichtheit etwa eines Friedrich Silcher meilenweit entfernt waren. Im Herbst 1847 übernahm Schumann die Leitung der Dresdner Liedertafel. Hier kam es noch einmal zu einem unverschlüsselten Zugriff auf drei Gedichte, die er für Männerchor a cappella setzte und als seine Patriotika bezeichnete. Die drei Lieder für Männerchor Opus 62 basieren auf Texten von Josef von Eichendorff, Friedrich Rückert und Friedrich Gottlieb Klopstock. Das Gedicht von Eichendorff heißt »Der Tiroler Nachtwache«. Es nimmt Bezug auf einen weiteren mythischen Fixpunkt aus der Zeit der Befreiungskriege, den sogenannten Tiroler Volksaufstand von 1809, in dem sich die Tiroler Bevölkerung unter Führung des legendären Andreas Hofer gegen die Vereinnahmung durch Frankreich und das Königreich Bayern wehrte. Als Schumann dieses Gedicht in Musik setzte, lagen diese Ereignisse also knapp 40 Jahre zurück. Der Komponist verfolgte damals mit großer Anteilnahme die revolutionären Ereignisse in Europa 1847 bis 48. Um seine Verbundenheit mit den fortschrittlichen Kräften innerhalb der Schweiz zu dokumentieren, wo verschiedene Kantone bereits einen Bürgerkrieg untereinander führten, änderte Schumann den Titel von Eichendorffs Gedicht kurzerhand von »Der Tiroler Nachtwache« in der Eidgenossen-Nachtwache. Im stiller Bucht bei finsterer Nacht, im stiller Bucht bei finsterer Nacht, ruht tief die Welt im Grunde. Die Berge liegen still auf der Wacht, die Berge Es wurde zur Freiheit strebt und entfleucht die Mauern, wie im Arm der Buhlen ihn einer liegt versunken. Durch die Lust berauschten sie plötzlich zuckt ein Funken, dass er dort, wo Engel gehen, sieht die reine Liebe stehen, die ihm aufwärts winkelt. Zieht um Erde dunkle Macht bis zum Abgrund hinten. Der Gedanke ist auferwacht, schüttet sein Gefieder, will geflügelt hier entfliehen, wenn du nicht fürs Beste können. Das waren die ersten beiden Lieder für Männerchor aus Robert Schumanns Opus 62, gesungen von der Neuen Detmolder Liedertafel unter Thorsten Roth, der Eidgenossen-Nachtwache nach Eichendorffs Der Tiroler Nachtwache und das Freiheitslied nach Friedrich Rückert. Obwohl Rückerts Gedichte im deutschen Sprachraum häufig vertont wurden, sind Stücke für Männerchor eher selten, auf jeden Fall bei den Komponisten, die heute noch bekannt sind. Vielen gilt er als Meister der Innerlichkeit. Kaum ein deutscher Dichter von Rang wurde so sehr mit trauter Zweisamkeit, Familienglück im eigenen Garten und einer Tendenz zur Verniedlichung verbunden. Dazu hat auch die schiere Masse seiner Produktion beigetragen. Eine seiner bekanntesten Gedichtsammlungen, der Liebesfrühling, aus dem Clara und Robert Schumann gemeinsam 12 Gedichte unter demselben Titel vertonten, enthält alleine 286 Gedichte. Rückert gehörte zu jenen Dichtern, die in der Lage sind, wirklich jedes Ereignis im Leben, auch das unscheinbarste, als Anlass zu einem Gedicht zu benutzen. Im Gegensatz zu dieser thematischen Beliebigkeit steht der hohe Stellenwert, den er der formalen Gestaltung zuerkennt. Seine Lyrik bekommt dadurch oft etwas beinahe Formelhaftes und wurde so zum Objekt zahlreicher Parodien. Viele seiner formalen Mittel hatte er sich auch durch Studium von Lyrik anderer Sprachen angeeignet. Denn Rückert war auch Orientalist und übersetzte aus einer Unzahl von Sprachen zwischen Arabisch und Chinesisch. Aus dem vergleichsweise nahen Italien brachte er nach einem Rom-Aufenthalt 1817 die Gattung des Ritornells in die deutsche Sprache, die er natürlich gleich dutzendweise ausprobierte. Nur 3 Zeilen mit einem gemeinsamen Reim für die Anfangs- und die Schlusszeile. Diese Form inspirierte Schumann zu Stücken, in denen er die Wirkung dieser auffälligen Wiederholung musikalisch aufnahm. Er nannte sie Ritornelle in kanonischen Weisen. Daraus hören Sie jetzt eine Auswahl mit dem Renner Ensemble Regensburg. Die Leitung hat Bernd Engelbrecht. Zu Rubin, wollen Sie zu Rubin sehen, zu Rubin sehen, zu Rubin. lass lauten Spiel, und Bäche kann nicht rasten, solange es Zeit ist, so der Jugend feste. Lass lauten Spiel, und Bäche kann nicht rasten, solange es Zeit ist, so der Jugend feste. Lass lauten Spiel, und Bäche kann nicht rasten, solange es Zeit ist, so der Jugend nicht feste. Lass lauten Spiel, Sommertagen, Geschwister, und deinen Sorgen, ihr Tag des Lichtes, in Sommertagen, Robert Schumann starb 1856. Felix Mendelssohn Bartholdy bereits 1847. Während die Musiker, die unter Schumanns Dirigat spielten, nicht durchgängig von ihm überzeugt waren, war Mendelssohn offensichtlich in der Lage, enorme Begeisterung zu entfachen. Wiederholt wurde er als Dirigent zu Aufführungen mit Hunderten von Sängern eingeladen. Denn die Musik für vierstimmigen Männergesang hatte sich ebenso weiterentwickelt wie der institutionelle Rahmen, in dem sie aufgeführt wurde. Vom Quartett für vier Personen, deren Einzelstimmen auch mehrfach besetzt werden konnten, hatte der Weg über kleine Kammerchöre hin zu Massenveranstaltungen geführt. Das lag vor allem daran, dass die lokalen Männergesangvereine, die in der Nachfolge der Berliner Liedertafel in Norddeutschland entstanden waren, und diejenigen aus der Schweiz und aus Süddeutschland, wo man sich eher Liederkranz nannte, allmählich auch überregional zusammenkamen. Man traf sich bei sogenannten Musikfesten, mehrtägigen Veranstaltungen an verkehrsgünstig gelegenen Orten, um zu Hunderten oder auch zu Tausenden gemeinsam Musik zu machen. Schon zu Mendelssohns Lebzeiten gab es unter anderem niederschlesische Musikfeste, thüringisch-sächsische Musikfeste, Elbmusikfeste oder auch niederrheinische Musikfeste, wo der Komponist selbst dirigierte. Das Repertoire, das bei diesen Gelegenheiten zu Gehör gebracht wurde, bestand natürlich nicht nur aus Männerchören, noch nicht einmal überhaupt aus reiner Vokalmusik. Dafür sorgten etwa schon die Oratorienvereine, die für die Pflege der protestantischen Kirchenmusik standen. Politisch standen die Sängerfeste lange in der Tradition der demokratisch orientierten Singbewegung Süddeutschlands, weshalb sie in Österreich auch lange verboten waren. Hier war Gelegenheit zum Austausch über Standesgrenzen und Konfessionen hinweg, aber auch über Geschlechtergrenzen und vor allem Landesgrenzen hinaus. Aber nach dem Krieg zwischen Preußen und Österreich 1866 und im Zuge der Reichsgründung gewann das nationale, um nicht zu sagen nationalistische Element, doch die Oberhand und führte letztendlich zu dem Klischee, das dem Männergesang bis heute anhaftet. Bevor wir ins 20. Jahrhundert kommen, werfen wir einen Blick über die deutsche Sprachgrenze hinaus, nach Norwegen, zu Edvard Grieg. Bekanntlich gilt Grieg als Begründer einer spezifisch norwegischen Musikkultur. Er hatte allerdings in Leipzig studiert und sein wichtigster Verleger, C.F. Peters, saß auch in Leipzig. Norwegen gehörte zu Griegs Lebzeiten noch zu Schweden. Und wie bei allen nationalen Emanzipationsbewegungen spielten Rückgriffe auf alte literarische Formen oder historische Personen, denen man sich zugehörig fühlte, eine große Rolle. Was in Deutschland Hermann der Korusker mit der nach ihm benannten Schlacht gegen die Römer im Teutoburger Wald war, war für Grieg und seinen Textdichter Björn Sterne Björnsson der König Olaf Tryggvason. Dieser lebte in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts und brachte Norwegen die Christianisierung. Die Theaterstücke des 1910 verstorbenen Björnsson wurden zu seinen Lebzeiten häufig aufgeführt. Auch in Deutschland war er übrigens kein Unbekannter. Er plante mit seinem Freund Grieg eine Oper über Olaf Tryggvason, die aber nicht sehr weit gedieh. Ein vollendetes Produkt ihrer Zusammenarbeit ist die kleine Kantate Landschenning, was meist mit Landerkennung übersetzt wird. Geschildert wird der Moment, in dem König Olaf auf dem Schiff, das ihn aus dem Exil nach Hause bringen soll, der norwegischen Küste ansichtig wird. Im Gesang dominiert der Männerchor, nur die Worte des Königs sind im zweiten Teil des Werks einem Solobariton zugewiesen. Das 1872 komponierte Stück wurde zunächst in einer Fassung mit Orgel und Bläsern aufgeführt. 1881 entstand die Version mit Orchester, die Sie hier hören können. Und zwar mit Yngwie Søberg, dem Studentenchor Lund, dem Malmö Kammerchor und dem Malmö Sinfonieorchester. Die Leitung hat Bjarte Engeset. Zuvor aber das Gedicht von Björn Sterne Björnsson in einer Übersetzung, die dem Erstdruck mitgegeben wurde. Landerkennung. Und das war Olaf Tryggvason. Steuert übers Nordmeer hin, fern nach dem jungen Königreiche, keiner erwartet ihn, bald er's erblicken konnte. Was steigt dunkel empor am Horizonte? Und das war Olaf Tryggvason. Ohne Zugang schien das Land. Alle die jungen Königswünsche scheiterten an dem Strand, bis einer aus dem Volke weiße Spitzen entdeckt in blauer Wolke. Und das war Olaf Tryggvason. Plötzlich glaubt er klar zu schauen, hochragend graue Tempelmauern, schneeweiße Kuppeln trauen. Fasst ihn die Sehnsucht mächtig, mit den Seinen zu stehen im Land so prächtig. Auftat sich's Land in Frühlingspracht, Wasserfälle brausten rings, über das Meer die Stürme fuhren, still durch die Wälder ging's. Orgeln und Glocken klangen, und der König sprach, zauberisch umfangen: Hier gefunden sind die Gründe, Tempelwölbung trotzt der Hölle, Geisterbeben, Herzen schlagen, hier des höchsten Lob zu sagen. Dass mein Glaube fest sich gründe wie des Gletschers reine Rundung. Steh erhaben, Licht und Reine, nur von Gott erfüllt alleine. Olaf gleich, wir alle beten, wo wir vor den Höchsten treten. Geister beben, Herzen schlagen, hier des Höchsten Lob zu sagen. Dass mein Glaube fest sich gründe wie des Gletschers reine Rundung. Steh erhaben, Licht und Reine, nur von Gott erfüllt alleine. Nur von Gott. Oh, Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. US-Präsident Trump hat als Reaktion auf die Zollentscheidung des obersten Gerichtshofes ein Dekret über eine weltweit zusätzliche Abgabe in Höhe von 10% unterzeichnet. Diese werde umgehend in Kraft treten, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Das Weiße Haus gab unterdessen weitere Details zu den Einfuhrzöllen bekannt. Die Abgabe soll demnach zunächst für 150 Tage gelten. Bestimmte Waren wie kritische Rohstoffe, Energie und Düngemittel seien ausgenommen. Die neuen Zölle würden zusätzliche Abgaben, die aufgrund von Notstandsgesetzen verhängt wurden, ersetzen. Der Supreme Court hatte gestern einen Großteil der von Trump verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt und entschieden, dass der Präsident seine Befugnisse überschritten habe. Die Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend. Ein Regierungssprecher in Berlin erklärte, man beobachte die Entwicklungen in den USA genau. Deutschland bleibe in engem Kontakt mit der US-Regierung, um Klarheit über die nächsten Schritte hin zu Stabilität und Berechenbarkeit in den Handelsbeziehungen zu gewinnen. Die Grünen haben Bundesinnenminister Dobrindt vorgeworfen, die Führungsposten von zwei wichtigen Bundesbehörden seit vielen Wochen unbesetzt zu lassen. Der CSU-Politiker habe die Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung sowie des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in den Ruhestand geschickt, ohne Nachfolger zu benennen, kritisierte der innenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag Emmerich. Es sei politischer Leichtsinn, dass die Koalition in unsicheren Zeiten ausgerechnet jene Behörden ohne Führung lasse, die Bevölkerungsschutz und demokratische Resilienz stärken sollten, warnte Emmerich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zumindest der neue Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung soll nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland mittlerweile feststehen. Auf den bisherigen Behördenleiter Krüger folgt demnach der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Rix. Die CDU schließt heute ihren Bundesparteitag in Stuttgart mit Abstimmungen über eine Reihe sachpolitischer Themen ab. Den Delegierten liegt ein Antrag zur Einführung einer Zuckersteuer vor. Fast 50 Verbände, darunter Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutsche Krebshilfe und Deutsches Kinderhilfswerk, hatten die Delegierten diese Woche in einem offenen Brief zur Zustimmung aufgerufen. Die alarmierende Entwicklung bei ernährungsbedingten Erkrankungen und die dadurch rasant steigenden gesellschaftlichen Folgekosten erforderten entschlossenes Handeln, hieß es. Außerdem sollen die Delegierten über stärkere Regulierung sozialer Medien befinden, über ein Ende telefonischer Krankschreibungen und über eine Rücknahme der Cannabis-Legalisierung. Gestern Abend hatte der Parteitag einen Leitantrag zur Beschleunigung des Wohnungsbaus angenommen. Demnach soll spätestens 3 Monate nach Einreichung aller Unterlagen die Entscheidung über eine Baugenehmigung vorliegen. Im Streit um ausbleibende Öllieferungen hat Ungarn mit einem Veto gegen ein milliardenschweres EU-Darlehen für die Ukraine gedroht. Solange die Ukraine den Öltransit über die Druzhba-Pipeline verhindere, werde Ungarn die Auszahlung der EU-Mittel in Höhe von 90 Milliarden Euro blockieren, erklärte Ministerpräsident Orbán auf Facebook. Sein Land lasse sich nicht herumschubsen. Seit Ende Januar fließt kein russisches Erdöl mehr durch die Druzhba-Pipeline, die durch die Ukraine führt. Nach Angaben aus Kiew wurde die Pipeline durch russische Angriffe beschädigt. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Regierung hingegen, eine Wiederaufnahme der Lieferungen bewusst zu unterlassen. In Österreich sind durch mehrere Lawinenabgänge 4 Skifahrer ums Leben gekommen. Im Tiroler Skigebiet Nauders wurde ein 42-jähriger Deutscher abseits der Piste von einer Lawine erfasst und getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Sein 16-jähriger Sohn sei schwer verletzt worden. 3 weitere Skifahrer verunglückten in St. Anton am Arlberg. In Tirol waren zuletzt bis zu 40 cm Neuschnee gefallen. Allein gestern zählten die Behörden mehr als 30 Lawineneinsätze in dem Gebiet. Das Wetter. Nachts verbreitet Niederschläge, teils Schnee, teils gefrierender Regen, Glättegefahr, vor allem im Nordosten, Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Tagsüber vom Nordwesten bis zur Mitte aufgelockert bewölkt, sonst überwiegend bedeckt mit Regen 3 bis 13 Grad. Am morgigen Sonntag zeitweise Regen, im Süden meist trocken 5 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die 3. und letzte Stunde von Als der Gesang politisch wurde, eine lange Nacht vom Männergesangverein, eine Sendung von Martin Erdmann. 1861 fand in Nürnberg das große deutsche Sängerfest statt. Es dauerte 3 Tage und zeigte eindrucksvoll, zu welcher Massenbewegung sich der Männerchorgesang entwickelt hatte. Es gab über 5000 Teilnehmer und etwa 10-mal so viele Zuhörer. Die politische Tendenz zur Einigung der deutschen Lande, damals noch unter Einschluss Österreichs, spiegelte sich im Motto der Veranstaltung: Deutsches Banner, Lied und Wort eint in Liebe Süd und Nord. Ein Jahr später, 1862, erfolgte die bedeutendste institutionelle Vereinigung. In Coburg wurde der Deutsche Sängerbund gegründet, der unter diesem Namen noch bis 2005 existierte. In den ersten Jahren nach seiner Gründung konnte man allerdings 2 gegenläufige Tendenzen im deutschen Chorgesang beobachten. Bei den deutschen Sängerfesten wurde die Zahl der Teilnehmer immer größer. Gleichzeitig erhielten die dort zusammengeführten Vereine immer mehr Konkurrenz von Neugründungen, die eine gewisse Zersplitterung bewirkten. So bildete allmählich das akademische Milieu einen eigenen Bereich, der auch unter dem Einfluss der Burschenschaftler politisch weit rechts stand. Die evangelische Kirchenmusik tendierte dazu, durch die Orientierung an den einzelnen Landeskirchen sich auch geografisch wieder zu zerstreuen. Bei alledem stagnierte weiterhin die künstlerische Entwicklung des A cappella-Männergesangs. Das änderte sich zunächst auch nicht wesentlich, als eine soziale Schicht, um nicht zu sagen Klasse, mit eigenen Gründungen hervortrat. Die Arbeiterbewegung schuf sich ihre eigenen Männergesangvereine. Und wie 2 oder 3 Generationen zuvor wurden auch diese im Deutschen Reich eine Zeit lang verboten, weil sie verdächtigt wurden, politisch subversiv zu sein. Sie unterschieden sich in ihrem Repertoire häufig nicht von ihren bürgerlichen Vorbildern und erreichten oft ein hohes musikalisches Niveau. Nach dem Ersten Weltkrieg war außerhalb Deutschlands die österreichische Hauptstadt, das Rote Wien, wie es damals hieß, ein Zentrum dieser Aktivitäten, zu denen auch Frauenchöre und gemischte Chöre gehörten. Anton Webern, dessen eigene Musik Skandale auslöste und bis heute als nicht leicht zugänglich gilt, leitete dort viele Jahre die Arbeiter-Sinfoniekonzerte, bei denen zum Beispiel die Sinfonien mit Chor von Gustav Mahler aufgeführt wurden. In Wien aufgewachsen war auch der Komponist, der der Arbeitermusikbewegung ästhetisch neue Impulse geben sollte: Hans Eisler. Wir singen heute nicht diese üblichen Chorstücke, die Sie sicher schon oft gehört haben und die etwa so sind: Nummer 1, religiöse Stimmung. Die Kirchenglocken. Wie die beliebten Naturlieder, Nummer 2, der grüne, grüne Wald. Wie die beliebten Liebeslieder. Nummer 3, das schönste Mädchen der Welt. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Das schönste Mädchen der Welt, sie hat so blondes. Sie hat mich nicht im angesehen. Sie hat so blondes. Sie hat mich nicht im Denn wir wissen, was das bedeutet. Das heißt, sich abwenden von der Wirklichkeit. Das heißt, sich abwenden von der Forderung des Hass. Das heißt, sich abwenden von unserem Kampf, unserem Kampf. Das war das erste der 4 Stücke für gemischten Chor Opus 13 von Hans Eisler mit dem Titel Vorspruch Chorreferat. Horst Neumann dirigierte den Rundfunkchor Leipzig. Diese Gesänge nach eigenen Texten stammen aus einer Zeit, in der Eisler und sein ehemaliger Lehrer Arnold Schönberg sich überwarfen. Schönberg schätzte Eisler als Komponisten sehr, war jedoch strikt dagegen, dass dieser sich vom bürgerlichen Konzertbetrieb abwandte und nun leichter zugängliche Musik für die Arbeiterklasse schreiben wollte. 1925 zogen beide, unabhängig voneinander, nach Berlin. Schönberg unterrichtete dort Komposition an der Hochschule für Musik. Eisler widmete sich vielfältigen Aktivitäten im Bereich der kommunistischen Bildungsarbeit. Ganz ohne Einfluss auf Schönbergs Schaffen blieb Eislers musikalischer Umschwung jedoch nicht. Schönberg hatte sich klar dazu bekannt, dass Musik etwas für Auserwählte sei, erläutert der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling. Gute Musik ist immer elitär für die ganz wenigen. Und es ist ein Unsinn, wenn man jetzt sagt, auch wie bei Kurt Weil, viele seiner Schüler gingen dann zu Kurt Weil, also Musik könne etwas fürs Volk sein. Dann hat er gehört, dass Eisler auch wirklich Musik fürs Volk machen wollte. Er hat noch Männerchöre geschrieben, Opus 10 nach Heinrich Heine. Die sind durchaus atonal, politisch revolutionär nach Texten von Heinrich Heine. durchaus mit Marseillaiser-Rhythmen und geht es um die Revolution, aber äußerst schwierig zu singen, diese Männerchöre Opus 10. Dann hat Eisler eine Stilwende gemacht in seinem Opus 13. Er hat einen Vorspruch, wo er sich lustig macht über die üblichen Männerchöre. Das Blümlein, die, ach, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Also das ist eine wunderbare Parodie auf die üblichen Männerchöre. Und dann kommt als nächstes zwei Männerchöre, Opus 14, Bauernrevolution und kurze Anfrage, Lied der Arbeitslosen. Und das wurde dann uraufgeführt im Januar 1929 durch den Schubert-Chor. Der war auch ein gemischter Chor, aber durch den Schubert-Chor geleitet von dem Schönberg-Schüler und Eisler-Freund Karl Rankel. Und das war ein ganz großer Erfolg. Das ging durch die Presse und vermutlich hat Schönberg davon gehört. Dann war er selbst anwesend, als diese politischen Chöre, also auch Bauernrevolution von Eisler, in einem Festkonzert der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik, der IGNM, aufgeführt wurde. In Anwesenheit von Strawinsky und von ganz großen Arthur Schnabel und Schönberg war dabei, ein ganz großer Erfolg unter der Überschrift Musik für Arbeiter. Für die Bauernrevolution benutzte Eisler ein Gedicht aus dem 16. Jahrhundert. Spieß voran! Eitzlers Bauernrevolution wieder mit dem Rundfunkchor Leipzig. Albrecht Dümling erzählt, wie Schönberg auf die Uraufführung dieses Stückes reagierte. Er bekam damals, er hatte schon im Jahr zuvor, die Anfrage des Deutschen Arbeitersängerbundes bekommen. Und man muss wissen, dass der Deutsche Arbeitersängerbund, die hatten damals 750.000 Mitglieder in Deutschland. Also es gab ganz große Arbeiterchöre, zum Teil von hervorragenden Dirigenten geleitet. Hermann Scherchen war einer oder eben Karl Rankel. Es gab eine Zeitung, die hatte eine Auflage von 80.000 Exemplaren. Also das, der Arbeitersängerbund war eine große Institution. Und die sind an Schönberg als dem bekannten Komponisten herangetreten und sagten, Herr Schönberg, können Sie für uns einen Männerchor komponieren? Und er hat sich das sehr überlegt. Er hat dann auf einen eigenen Text, es widerstrebte ihm ja eigentlich, aber er war dann auch doch ein bisschen eitel, dass die an ihn herantreten und das drucken wollen. Dann hat er einen Männerchor geschrieben mit dem Titel Glück. Und dort heißt es, das Glück, das kann man nicht machen, das kommt auf einen zu. Also es ist genau das Gegenteil bei den Arbeitern, man muss das Leben erkämpfen. Nein, man kann nichts machen, das kommt auf einen zu. Ich kann ja mal den Text von Ihnen zitieren. Glück ist die Fähigkeit, es noch zu wünschen, es noch nicht genossen zu haben, es noch winken zu sehen. Glück. Solange es sich versagt, ist es Glück. Glück ist die Fähigkeit, es noch zu wünschen, es noch nicht genossen zu haben, es noch winken zu sehen. Solange es sich versagt, ist es Glück. Oder, wenn es entschwinden könnte, wenn man es nicht erwartet, wenn man es nicht verdient, solange man es noch hat, ist es Glück. Oder, wenn man's nicht benennen kann, nicht weiß, worin es besteht, nicht glaubt, dass andere es kennen, solange man es nicht begreift, ist es Glück. Also das war seine Auffassung. Wir können nicht für unser Glück kämpfen. Das kommt entweder auf uns zu oder wir haben es eben nicht. Das werden die Arbeiter auch wahrscheinlich mit einem merkwürdigen Humor zur Kenntnis genommen haben. Und als er dann diese Musik für Arbeiter von Eisler gehört hat, dann hat er sich entschlossen, doch noch mehrere Chöre zu komponieren, aber auch eigentlich als bewusste Polemik gegen Eisler und gegen seine Auffassung. Und er hat eigene Texte geschrieben. Der erste Chor heißt Hemmung, wo er sagt, die Arbeiter können ja gar nicht reden. Da heißt es, ist Ihnen die Sprache versagt oder fühlen Sie es nicht? Haben Sie nichts zu sagen? Aber Sie reden doch flüssiger, je weniger ein Gedanke Sie hemmt. Das heißt, da wird viel geschwätzt. Und man muss doch aufpassen für dieses ganze Geschwätz. Sowas als erstes für den Arbeiterchor zu schreiben, ist ja auch nicht gerade, er spricht sich aus gegen die Masse. Und noch mehr in dem fünften Chor Landsknechte, wo alle losschlagen und Blut, Blut, Blut. Oho, es riecht nach Blut, nach unserem Blut und Fleisch. Also dorthin gehen, werden wir jetzt schon geschlachtet. Man sollte fliehen, man ist gelähmt. Was könnte es nützen, Landsknechtsschicksal? Texte, die also eigentlich gegen die Arbeitersängerbund waren, das hat er komponiert. Und es wurde dann ein Chor tatsächlich aufgeführt von einem Arbeiterchor, nämlich Glück, 1930, glaube ich. Und das war extrem schwierig, das ist eine Zwölftonkomposition. Absolut nicht tonal, ganz schwierig zu intonieren, schwierige große Intervallsprünge. Und es gab dann einen Arbeiterchor in Hanau, der hat mit 25 Proben, hat das einstudiert und hat das tatsächlich uraufgeführt. Und ein Jahr später, im Oktober 1931, Schönberg war beglückt und sagte, Sie dürfen jetzt auch meine anderen Chöre zur Uraufführung bringen. Schönberg hatte versucht, den Philharmonischen Chor unter Leitung immerhin von Otto Klemperer zu sagen, Herr Klemperer, können Sie das machen, die Uraufführung? Und Klemperer sagt, wir sind nicht in der Lage, das ist so schwer, das schaffen unsere Chöre nicht. Diese Arbeitersänger, das waren die besten, wie heute Rundfunkchöre, das waren Arbeitersänger damals, mit solchen Leuten wie Rankel. Und das war aber ein Elitechor aus Hanau, ein kleines Ensemble. Die haben dann diese sehr schwierigen 6 Stücke für Männerchor, Opus 35 von Arnold Schönberg, zur Uraufführung gebracht. Glück ist die Welt, nicht die Welt. Das war das vierte der sechs Stücke für Männerchor Opus 35 von Arnold Schönberg mit dem Titel Glück, gesungen von den BBC Singers unter Pierre Boulez. 1933 war es nicht nur mit dem Deutschen Arbeiter-Sängerbund vorbei. Man kann zwar die Komponisten, die in der Zeit des Nationalsozialismus Musik schrieben, nicht alle über einen Kamm scheren, aber Innovationen ästhetischer Art, die langfristig gewirkt haben, blieben aus. Und nicht nur das. Von den Verheerungen, die der Nationalsozialismus angerichtet hat, hat sich das Komponieren für Männerchor nie wieder erholt. Blickt man durch das Repertoire heutiger Männergesangvereine, so fällt vor allem auf, dass neben die klassische Musik und die Volksmusik sehr viel Unterhaltungsmusik getreten ist. Wichtig scheint vor allem ein hoher Grad an Wiedererkennbarkeit der einzelnen Stücke zu sein. Doch auch Konzertprogramme, deren Popularität auf die Bedürfnisse des jeweiligen Publikums zugeschnitten ist, können nicht verhindern, dass die Zahl der Männergesangvereine ebenso zurückgeht wie die Anzahl ihrer Mitglieder. In Bochum habe ich mich unterhalten mit Sängern des MGV Einigkeit 1880 Bochum-Marmelshagen. Detlef Waschke ist dort erster Schriftführer. Das, was wir singen oder was früher gesungen wurde von anderen Gesangvereinen vielleicht und was wir heute singen, das ist so eine Reise im Prinzip. Früher, fangen wir bei Schubert an oder Brahms oder Beethoven oder Mozart, das ist die klassische Chorliteratur für Männer und das ist alles ohne Begleitung. Ne? Da konnte man also eigenständig singen und das wird dann peu à peu bis heute ist ein Chorstück ohne Begleitung gar nicht mehr denkbar. Wenn Sie zum Beispiel heute Santiano oder die Toten Hosen, Andrea Burani, was wir heute auch teilweise singen, ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen ohne Begleitung. Ne? So ist auch der Wandel zwischen von früher bis heute. Ne? Und da war also der Schwerpunkt in der reinen Polyphonie im Gesang. Und heute muss man die instrumentelle Begleitung unbedingt haben. Ne? Der MGV Einigkeit dokumentiert seine Konzerte auch auf CDs. Dabei fällt auf, dass der Chor tatsächlich oft mit Instrumentalensembles in verschiedensten Besetzungen zusammenarbeitet. Viele Konzerte, auch hier die Auswahl, die Sie auf dem Tisch liegen haben, sind mit Orchesterbegleitung, teilweise Ensembles, also keine ganzen Orchester, aber Ensembles, zum Beispiel Mandolinen-Ensemble oder auch Kaffeehaus-Orchester sozusagen mit 7 bis 9 Personen. Das haben wir schon oft gemacht. Es ist eine Frage des Geldes natürlich und wir haben früher große Auftritte gehabt, entweder im Anneliese-Brost-Musikforum in Bochum, aber viel öfter jedoch im Kulturzentrum in Herne, im Kutz. Da haben wir sehr oft Konzerte gehabt mit 800 bis 900 Gästen und entsprechend viel Geld haben wir eingenommen dadurch und konnten dann damit die Musiker bezahlen. Die Zeiten sind aber leider vorbei und deshalb spielen wir jetzt mit kleiner Besetzung. Wenn, dann haben wir Pianisten dabei und aus eigenen Reihen haben wir 2 Gitarristen, die sehr schön dann spielen und die uns dann unterstützen. Aber naja, unser Publikum, unsere Fans, die werden genauso weniger, wie wir selbst auch weniger werden. Das sind auch ältere Leute natürlich, unsere Fangemeinschaft wird auch immer kleiner und die Besucherzahlen entsprechend kleiner. Die angestrebte Vielfalt hängt auch mit den Ansprüchen zusammen, die die Chormitglieder an sich selbst haben. Zum Beispiel, wir haben ein Konzert gemacht, die Goldenen 20er, um halt eben mal so Titel aufzunehmen wie von Paul Linke, ein Abend bei Paul Linke und solche Sachen halt eben. Oder Marlene Dietrich hier, so Songs, wo wir noch Sängerin dazu hatten. Wir brauchen immer irgendwie ein Motto, um vernünftige Zusammenhänge zu schaffen. Ja? Also in sich stimmige Liedfolgen. Wir haben uns ein Ziel gesetzt. Wir sind qualitativ immer noch ganz gut vorzeigbar. Und denke mal, es gibt da andere Gesangvereine, die praktisch nur noch nach MIDI spielen. Also wird ein MIDI-File abgespielt und da wird dazu einstimmig, maximal zweistimmig gesungen. Das ist nicht das, was wir uns unter einem Gesangverein vorstellen. Wir setzen uns immer als Ziel, jedes Jahr mindestens ein ziemlich großes Konzert zu machen. Weil ein Gesangverein ohne Ziel, glaube ich, da funktioniert nicht. Und Detlef Waschke erzählt noch, wie er zu diesem Chor gekommen ist. Ich bin dazu gekommen, ich war hier in der Nähe in einer Kirchengemeinde tätig als Presbyter. Eines Tages kam unser Pfarrer auf mich zu und fragte, Junge, sing doch mal mit in unserem Singekreis hier. Und ich fiel aus allen Wolken, weil ich bin zwar ein bisschen musikalisch. Ich habe Akkordeonunterricht mal gehabt und etwas Klavier, aber gesungen habe ich nie. Und fiel dann aus allen Wolken und dachte, das kann ich überhaupt nicht. Und dann habe ich das versucht und siehe da, das hat ganz gut geklappt. Und aus bestimmten Gründen habe ich dann mein Amt niedergelegt als Presbyter in der Kirche und bin da auch nicht mehr regelmäßig zugegen gewesen. Aber das Singen hat mir dann gefehlt. Und dann habe ich mich im Internet umgeschaut, habe mich schlau gemacht und geguckt, welche Chöre gibt es in Bochum. Und bin dann einfach mal auf Verdacht hier zu einer Probe gegangen vom MGV Einigkeit Mangelshagen. Ja, und dann hat man mich gleich beiseite genommen und musste gleich mitsingen ins kalte Wasser. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich habe auch festgestellt, ich konnte ein bisschen Noten lesen auch und kann es auch immer noch. Es wird auch immer besser jetzt wieder. Und da fühle ich mich doch relativ sicher, obwohl einige Sachen auch nicht so ganz leicht sind zu singen. Ja. Besonders in schlechten Chören, sage ich jetzt mal, unter Vorbehalt, da habe ich das Gefühl, die singen wie so eine Maschine, also wie so eine Drehorgel, die arbeiten die Töne ab, die auf der Lochkarte eingestanzt sind. Ja. Und dann denken die, gut, das war's. Aber das ist ja nicht das Singen, das ist nicht die Musik. Die Musik ist ja ganz was anderes. Die Musik möchte ja Geschichten erzählen, die möchte Gefühle vermitteln. Und das sind halt eben schon Aspekte, worauf wir auch Wert legen und unsere Dirigentin auch. Wir sollen nicht nur eben halt stumpf die Noten in der Abfolge singen, wir sollen halt eben mit dabei sein. Singen ist manchmal wie so ein Gebet, ja, kann man sagen. Besonders wenn wir so geistliche Lieder singen, dann muss man eigentlich dahinter stehen und dann entsprechend die Noten auch miteinander verbinden und Gefühl da hineinlegen. Bevor wir zu einem Thema kommen, das für viele Männergesangvereine, wie für Chöre überhaupt, eine existenzielle Bedrohung darstellte, hier ein Stück aus dem Neujahrskonzert 2010 des MGV Einigkeit, die Polka Leichtes Blut von Johann Strauss Sohn mit Rainer Schrapers am Klavier. Die Leitung hat Ulrich Jung. Heute so wie morgen, immer froh und heiter, läuft das Leben weiter. Was kann schon passieren, was uns irritieren, wenn man lacht und wenn man singt, wie ist die Welt so schön? Immer ohne Sorgen, heute so wie morgen, immer froh und heiter, läuft das Leben weiter. Was kann schon passieren, was uns irritieren, wenn man lacht und wenn man singt, wie ist die Welt so schön? Leichtes Blut und froher Sinn, ein Stück vom Glück im Herzen drin. Jeder Tag soll ein Sonntag sein und jede Stund voll Sonnenschein. Sei froh, geweiht. Immer ohne Sorgen, heute so wie morgen, immer froh und heiter, durch das Leben weiter. Was kann schon passieren, was uns irritieren, wenn man nach und früh sieht, wie ist das Leben schön. Auch der schönste Fasching geht vorbei, Tanz und Liebelei, holt und alle teil. Der Aschermittwoch ist verdammt, Katzenjammer, Schädelbummen. Auch der schönste Fasching geht vorbei, Tanz und Liebelei, Hulk und alle drei. Und der Aschermittwoch ist verdammt, Katzenjammer, Schädelbummen. Doch es war so schön, so wunderbar, so fröhlich, fröhlich, wirklich war wie im alten Jahr. Darum sing und lach und keine Sorge mach. Sei lustig, immer da, auch im neuen Jahr. Immer ohne Sorgen, heute so wie morgen, immer froh und heiter, läuft das Leben weiter. Was kann schon passieren, was uns irritieren, wenn man lacht und wenn man sich riecht, wie wird so schön. Leichtes Blut und froher Sinn, ein Stück vom Glück im Herzen drin. Jeder Tag soll ein Sonntag sein. Im Jahre 2020 erreichte die Covid-19-Pandemie Deutschland. Die Auswirkungen auf den Chorgesang schildert der erste Vorsitzende des Vereins, Eberhard Ossowski, der seit 1972 mit dabei ist. Effekt war der, dass wir nicht mehr proben durften. Unser Probenraum war ein ehemaliges städtisches Schulgebäude. Und da hatten wir uns von Seiten der Stadt Bochum vom Jugendamt Räume zur Verfügung gestellt, die wir auch selber ausgebaut haben. Die Stadt hatte ein Jugendzentrum rausgemacht aus dem Haus. Aber wir waren im Endeffekt die Einzigen, die richtig diese Räumlichkeiten genutzt haben. Ja, und dann kam Corona und dann gab es die bekannten Auflagen. Es darf nicht mehr gesungen werden, es dürfen keine Zusammenkünfte mehr stattfinden. Und am Anfang haben wir auch gedacht, na ja, das ist vorübergehend. Aber das Ganze hat sich dann so über 3 Jahre hinausgezögert. Wir durften also nichts mehr machen. Wir durften die Räumlichkeiten nicht mehr betreten. Und der ganze Chorgesang war auf Eis gelegt. Später wurden Proben wieder zugelassen, aber man musste mit Abstand singen. Dafür brauchte der Verein ein größeres Gebäude. Aber das haben wir 3 Monate lang gemacht und dann ging es nicht mehr, weil es über die Winterzeit auch ging, Oktober, November, Dezember. Die Kirche ist ja nicht mehr als Kirche genutzt, sondern nur als kultureller Raum für alle möglichen Dinge. Aber die Kirche war auch nicht geheizt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wir haben dann in Abstand von 2 Metern nach vorne, nach hinten, rechts und links singen müssen, dann die Kälte da drin. Und dann haben wir gesagt, nee, geht gar nicht mehr. Als der Chor seine Proben wieder aufnehmen konnte, hatten viele Mitglieder die Lust am Vereinsleben verloren. Andere waren gestorben, auch an Corona. Eberhard Ossowski zieht den Schluss. Die Hochzeit der Männerchöre ist einfach vorbei, zumindest in unserer Region. Es gibt Männerchöre, das können Sie auch im Internet sehen, auf dem Land, im Sauerland, im Bergischen, da gibt es so. Aber die sind auch mächtig geschrumpft. Die hatten früher auf der Bühne 80, 90, 100 Sänger, ne? Aber teilweise gibt es die gar nicht mehr. Und auch, wie gesagt, hier in Bochum hat es viele Werkschöre gegeben, Krupp und Aral und Eickhoff, alle weg. Hören Sie aus demselben Programm wie eben noch ein Stück, das Anton Bruckner 1870 für die Liedertafel Frohsinn im österreichischen Linz auf einen Text von Josef Mendelssohn komponierte. Mitternacht. Der Solotenor ist Joachim Käuper. In Süßen. Der Männergesang für einen alten Schlages scheint auszusterben. Das bedeutet aber nicht, dass sich jüngere Leute, die Musik studieren oder professionell machen, nicht für die Sache interessieren würden. In Berlin hat der Dirigent Adrian Emmans 2019 den neuen Männerchor Berlin e.V. gegründet. Die Idee dazu entstand, als er mit einem anderen Chor, dem neuen Kammerchor, den er ebenfalls leitet, unterwegs in der Oberpfalz war. Entstanden, diesen Männerchor zu gründen, ist die Idee bei einem Konzert mit einem Männerchor, wo wir mit dem neuen Kammerchor in Mosbach waren bei einem Workshop und haben mit einem Männerchor zusammen ein Konzert gegeben. Und nach diesem Konzert waren wir zusammen in der Kneipe und dann hat dieser Männerchor, Vokapella Limburg, ein ganz toller Männerchor, beim Trinken dann Trinklieder geschmettert. Und das war wahnsinnig begeisternd. Wir waren alle total geflasht davon. Und dann haben wir uns in den Männerstimmen des neuen Kammerchores, sind ein paar auf mich zugekommen und haben gesagt, oh, Männerchor ist schon eine tolle Sache. Und das war erstmal die Grundidee, darauf aufzubauen, auf dieser Lust, das zu machen. Und dann ist es gleichzeitig so gewesen, dass ich mal geguckt habe, was gibt es eigentlich an Männerchören in der Umgebung? Und mir ist aufgefallen, dass in Berlin, ist ja eine sehr chorreiche Stadt, über 2000 Chöre, dass es eigentlich sehr wenige Männerchöre gibt und dass es den Männerchor, wo semiprofessionell oder professionelles Niveau herrscht, quasi, wo es um die Qualität der Musik geht, gar nicht so oft gibt, bis zu gar nicht. Also genau, und dann haben wir uns überlegt, dass das doch ein Ansporn ist, mal so einen Chor zu gründen mit jungen Leuten, mit ausgebildeten Stimmen und diese Literatur, die halt total toll ist, einfach nochmal von der musikalisch-professionellen Seite zu betrachten und mit dem Image zu brechen, was halt Männerchor viel hat. Denn wenn man Leuten erzählt, wir machen Männerchor, dann habe ich das Gefühl, denken Leute immer zunächst halt an ein anderes Altersklientel, an ältere Herrschaften, die zusammenkommen, um eine gute Zeit zusammen zu haben und dabei ein Bier zu trinken und zwischendrin auch mal einen Schnaps. Und solche Männerchöre kenne ich auch. Und das war bewusst nicht unser Anspruch, dieses Image zu bedienen, sondern damit zu brechen. Und gerade ja heutzutage in den Zeiten, wo es ja einfach auch das Gender-Thema ein gesellschaftliches Thema ist, ist das dann noch mal spannender, ein bisschen entgegen der Zeit zu laufen und dem, was sich Leute unter der Sache vorstellen. Und das bringt, finde ich, ganz viele Chancen und ein paar Herausforderungen. Das war so die Grundidee, der Ansporn dieser Gründung. Das Repertoire, das der neue Männerchor Berlin singt, enthält viele bekannte Stücke aus der Anfangszeit des A Cappella Männergesangs. Als ich Adrian Emmans und dem Chormitglied Simon Hertling die Musikliste vorlege, die ich für diese Sendung vorbereitet habe, fällt die Reaktion positiv aus. Doch, ich würde sagen, auch wenn wir eben noch kein jahrzehntelang existierender Männerchor sind, haben wir davon vielleicht die Hälfte schon gemacht. Bisschen weniger als die Hälfte. Ein Drittel vielleicht, aber einige Stücke, die sofort ein paar Noten in meinem Kopf erscheinen lassen. Nämlich? Ja, den König von Thule haben wir dabei, die Untreue, also der Lindenbaum, am Brunnen vor dem Tore, der Jägerabschied, der Eidgenossen Nachtwache, hatten wir gerade im letzten Programm. Hast du noch was? Nee, das sind die, die wir gemacht haben. Aber ich kenne vieles andere einfach von der Recherche auch. Die beiden betonen die verbindende Wirkung mancher Stücke auch nach außen hin. Nicht nur zum Publikum, sondern auch zu den Kollegen. Etwa anhand von Friedrich Silchers Untreue. Also das ist halt so die, wie ich sagen, das sind halt so die Klassiker, die man gefühlt gemacht haben muss, wenn man ein Männerchor ist. Auch weil es tolle Musik ist. Es ist halt vergleichsweise einfach. Natürlich Strophenlieder haben irgendwie auch die besondere Herausforderung, dass es halt spannend bleibt über die Dauer. Aber sicher ist es eigentlich fast immer im Programm. Auch weil die Leute es einfach sehr mögen. Es ist schöne Literatur. Und ich hatte zum Beispiel letzten Sommer das Vergnügen, in der Pfalz beruflich unterwegs zu sein und bin da auf einen Männerchor gestoßen. Und als wir dann deren Schublade an Noten geöffnet haben, war das auf jeden Fall auch ein Stück, was ganz oben auf der Liste stand, was ich dann gleich mit den Herren vor Ort dann einmal angesungen habe. Also es ist ja ein Klassiker, vielleicht der Prototyp von deutscher Männerchor-Literatur. Ja, und da gibt es halt ein paar Stücke, wo man das Gefühl hat, das ist ein Repertoire. Da kann man sich mit jedem Männerchor der Welt wahrscheinlich verbinden und mit denen das gemeinsam hinterher nach einer Probe schmettern. Und das ist irgendwie auch cool. Das ist im gemischten Chorbereich halt ein bisschen anders. So. Drei Komponistennamen haben sich als unerlässlich herausgestellt. Ich würde sagen, die ganzen Schuhwerte, die kennt jeder A Cappella. Also genau, wir machen primär A Cappella-Konzerte. Aber genau, die Schuhwerte sind fast immer, ist irgendwas dabei. Mendelssohn genauso und eben sehe ich ja. Ich würde sagen, das sind so die drei, die man als erstes immer irgendwie eins da rein nimmt mit ins Programm, weil man so das Gefühl hat, es fehlt irgendwie was. In der folgenden Live-Aufnahme hören Sie aber ein Werk von Robert Schumann, Die Minnesänger nach Heinrich Heine. Zu dem Bettgesang bestreiten Minnesänger jetzt herbei. Ein das gibt ein seltsam Streiten, ein gar seltsames tut man. Fantasie, die schäumend viele, ist des Minnesängers sehr wild. Und die Kunst dient ihm zum Schillen, und das Wort, das ist sein Schild. Hübsche Damen schauen munter von der teppichten Balkon. Doch die Rechte ist nicht runter mit des Sieges nur den Kron. Andere Leute, wenn sie springen, in die Schranken sind gesucht. Aber Minnesänger bringen dort schon mit die Todesnot. Zu dem Weltgesang schreiten Minnesänger jetzt herbei. Ei, das gibt ein seltsam Streiten, ein gar seltsames Tunnei. Ei, das gibt ein seltsam Streiten, ein gar seltsames Tunnei. Ei, das gibt ein seltsam Streiten, ein gar seltsames Tunnei. Ei, das gibt ein seltsam Streiten, ei, ei, ei. Das gibt ein gar seltsames Tunnei, ei, ei, ei. Der neue Männerchor Berlin erhielt eine Anfrage, die beweist, dass das rechtslastige Image des Männergesangvereins noch nicht überall auf dem Rückzug begriffen ist. Adrian Emmans erzählt. Ja, es ist tatsächlich spannend, dass Männerchor in bestimmten politischen Richtungen auch irgendwie eine Rolle spielt. Und da wurden wir tatsächlich auf eine Form irgendwie instrumentalisiert durch die Zeitschrift Junge Freiheit, die mich irgendwann anschrieb und fragte, ob ich mit ihnen ein Interview zum Thema Männerchöre und ich glaube Solidarität und Gemeinschaft im Männerchor mit ihnen führen wolle und dazu was sagen könne. Und ich habe dem Blatt gesagt, dass ich nicht ins Gespräch gehen möchte für die Zeitschrift und daraufhin haben sie einen Artikel trotzdem geschrieben, wo sie mich zitiert haben von der Website und das alles so dargestellt haben, als wäre ich mit ihnen im Gespräch gewesen und eben es ging um ja, das Gemeinschaftliche, was so ein Männerchor einem gibt und dass man das auch eben in heutiger Zeit lebhaft zusammen machen kann und so weiter. Und da wurden wir auch gegen unseren Willen dann in diesen Artikel mit aufgenommen, als wären wir halt ein Teil dieser Idee. Ja, und das war irgendwie, also da setzt man sich dann auch mit rechtlichen Fragen auseinander, mit denen man sich noch nie vorher beschäftigt hat. Ob man sowas irgendwie rückgängig machen kann oder ob man das klarstellen kann, dass man da nicht selber involviert ist. Und da, also ja, und das ist schon, war irgendwie unschön. Thank you. Der neue Männerchor Berlin nimmt neben dem klassischen Repertoire auch neue Stücke ins Programm. Das war Magnolie auf einen Text von Volker Mühleis, komponiert von dem Belgier Maarten van Ingelchem. Und das hoffnungsfrohe Schlusswort dieser langen Nacht überlasse ich wieder dem Dirigenten Adrian Emmans. Ich habe das Gefühl, dass viele der traditionellen Männerchöre tatsächlich aus Altersgründen aussterben und einfach auch mit ihrem Image keine jungen Leute mehr anziehen. Und dass es trotzdem auch an immer mehr Stellen wieder Chöre gibt, die sich neu gründen, die halt bewusst eben auch mit einer anderen Imagevorstellung an dieses Projekt gehen. Und da gibt es vor allem angebunden an Knabenchöre in der Nähe von Winsbach, Winsbacher Knabenchor, wo sich immer wieder Formationen dann aussortieren, die gerne, auch wenn sie dann aus dem Internat raus sind, weiter singen wollen, die sich formieren. Im Limburger Raum gibt es ein paar tolle Männerchöre. Und genau, also es gibt an verschiedenen Ecken doch junge Männerchöre. Das ist noch nicht so viel, könnte mehr sein. Aber wir sind halt hier in der Berliner Region gerade. Ich meine, Berlin ist halt eine Riesenstadt. Und dass es da das nicht gibt, das ist schon irgendwie besonders. Und da haben wir mittlerweile auch das, würde ich sagen, Großstadt Chor-Image noch obendrauf gepackt, weil wir doch eine sehr bunt gemischte Gruppe sind, sehr diverse Gruppe. Und selbst unter den neu gegründeten Männerchören, die sich eben teilweise aus Knabenchören formieren, würde ich sagen, sind wir so ein bisschen das exotische Etwas, was sich neu formiert hat, ohne einen gemeinsamen Hintergrund aus Schulzeiten oder sonst was, und eben sehr bunt gemischte Klientel. Auch der wohl bekannteste Walzer von Johann Strauss an der schönen blauen Donau wurde zunächst mit Orchester und Männerchor aufgeführt. Hören Sie zum Ausklang dieser langen Nacht noch ein paar Takte aus der ursprünglichen Fassung. Norbert Ballatsch dirigiert den Wiener Männergesangverein und das Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Sie hörten, als der Gesang politisch wurde. Eine lange Nacht vom Männergesangverein. Eine Sendung von Martin Erdmann. Es sprachen Martin Erdmann, Rebecca Madita Hund, Nicole Kersten, Roland Riebeling und Marc Weigel. Ton und Technik Gunther Rose und Valentin Brockmann. Regie Martin Erdmann. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Kämpfer für die Republik und Erfinder des politischen Feuilletons. Eine lange Nacht über Ludwig Börne von Klaus Leggewie.